1931. Die Proletarier der ganzen Welt vereinigen sich im Sport. Zur zweiten internationalen Arbeiterolympiade treffen sich 25.000 Arbeitersportler und Sportlerinnen in Wien.